15. AIDS. Seit dem Erscheinen dieses Buches im Jahre 1983 ist ein neues Symptom mit ungeheurer Vehemenz in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses getreten und wird wahrscheinlich, einige Anzeichen sprechen dafür, dort noch für geraume Zeit verweilen. Vier Buchstaben symbolisieren die neue Seuche: AIDS. Als Abkürzung für Acquired Immune Deficiency Syndrome, was man etwa mit erworbener Mangel an Abwehrkraft übersetzen kann. Materieller Urheber ist ein winzig kleiner, höchst empfindlicher Erreger, der nur in einem sehr spezifischen Milieu überleben kann, weshalb bei einer Übertragung dieses Virus notwendigerweise frische Blutzellen oder Spermien in den Blutkreislauf einer anderen Person gelangen müssen. Außerhalb des menschlichen Organismus stirbt der Erreger ab. Als natürliches Reservoir des AIDS-Virus gelten gewisse Affenarten in Zentralafrika, speziell die grüne Meerkatze. Entdeckt wurde es erstmals Ende der 70er Jahre bei einem Rauschgiftsüchtigen in New York. Durch die gemeinsame Benutzung von Injektionsnadeln breitete sich das Virus zuerst im Kreis der Drogensüchtigen aus, gelangte aber von dort in homosexuelle Kreise, wo es durch Sexualkontakt weiter übertragen wurde. Bis heute stehen die Homosexuellen unter allen Risikogruppen an erster Stelle, wohl weil der von ihnen bevorzugt praktizierte Analverkehr sehr häufig zu Verletzungen der empfindlichen Schleimhaut des Enddarms führt. Dadurch können virushaltige Spermien in den Blutkreislauf gelangen. Dagegen ist die Vaginalschleimhaut weit weniger für Verletzungen anfällig. AIDS trat gerade in dem Moment auf, als die Homosexuellen in Amerika ihre soziale Stellung wesentlich verbessert und legitimiert hatten. Zwar ist in der Zwischenzeit bekannt, dass in Zentralafrika AIDS unter Heterosexuellen genauso stark verbreitet ist, jedoch stellten in Amerika und Europa die homosexuellen Kreise den Nährboden für die Ausbreitung dieser Seuche. Inzwischen sehen alle die in unserer Zeit erreichte sexuelle Freiheit und Freizügigkeit durch die Lustseuche AIDS zentral bedroht. Die einen bedauern es, die anderen sehen darin die gerechte Strafe Gottes. Sicher ist, dass AIDS dadurch ein kollektives Problem geworden ist. AIDS betrifft nicht den Einzelnen, es betrifft uns alle. Deshalb erschien es sowohl uns als auch dem Verlag sinnvoll, nachträglich dieses Kapitel über AIDS dem Buch hinzuzufügen, indem wir versuchen möchten, auch die Symptomatik von AIDS inhaltlich zu beleuchten. Betrachten wir zunächst die Symptomatik von AIDS, so fallen vier Punkte besonders auf. Erstens: AIDS führt zum Zusammenbruch der körpereigenen Abwehrkräfte. Das heißt, es schwindet die Fähigkeit des Körpers, sich gegen von außen kommende Erreger abzugrenzen und zu verteidigen. Diese irreparable Schwäche der Immunabwehr macht an AIDS erkrankte Personen für Infektionen und einige Krebserkrankungen anfällig, die gesunde Menschen mit intakter Abwehr nicht gefährden. Zweitens. Weil das Virus eine sehr lange Inkubationszeit hat, das heißt zwischen dem Zeitpunkt der Virusinfektion und der eigentlichen Erkrankung können mehrere Jahre verstreichen, haftet an AIDS etwas sehr Unheimliches. Sieht man einmal von der Möglichkeit des Tests, dem ELISA-Test, ab, so weiß man nicht, wie viele Menschen überhaupt und ob man selbst mit AIDS infiziert ist. Dadurch wird AIDS zu einem unsichtbaren Gegner, der schwer bekämpfbar ist. Drittens. Da man AIDS allein durch Übertragung bekommen kann und diese wiederum an Blut und Spermien gebunden ist, bleibt AIDS kein privates, kein persönliches Problem, sondern lässt uns eindrucksvoll unsere Abhängigkeit von dem anderen erleben. Viertens. Schließlich bleibt als Hauptthema von AIDS die Sexualität zu nennen, auf die sich die Übertragung im Wesentlichen beschränkt, wenn man von den beiden anderen Möglichkeiten, Benutzung von gebrauchten Injektionsnadeln und Übertragung durch Blutkonserven, absieht, da diese beiden letzten Gefahrenquellen relativ einfach zu eliminieren sind. AIDS hat damit den Status einer Geschlechtskrankheit erreicht und die Sexualität wird von einer tödlichen Angst überschattet. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass AIDS als kollektive Krankheitsgefahr die konsequente Weiterführung des im Krebs sichtbar gewordenen Problems ist. Krebs und AIDS haben inhaltlich viel gemeinsam, weshalb man auch beide unter der Überschrift »Die erkrankte Liebe« zusammenfassen könnte. Um wirklich zu verstehen, was wir damit meinen, ist es wohl notwendig, noch einmal kurz auf das Thema Liebe einzugehen, beziehungsweise das in früheren Kapiteln dazu Gesagte in die Erinnerung zurückzurufen. Im 4. Kapitel des 1. Teiles dieses Buches, Gut und Böse, lernten wir Liebe als jene Instanz kennen, die allein in der Lage ist, Polarität zu überwinden und Gegensätze zu vereinen. Da Gegensätze aber immer durch Grenzen definiert sind, Gut, Böse, Innen, Außen, Ich, Du, hat Liebe eine grenzüberwindende oder genauer gesagt grenzvernichtende Funktion. Somit definierten wir Liebe unter anderem auch als die Fähigkeit, sich zu öffnen, das Andere hereinzulassen, die Ich-Grenze zu opfern. Das Opfer, das aus der Liebe herrührt, hat eine lange und reiche Tradition in Dichtung, Mythos und Religion. Unsere Kultur kennt es im Bild Jesu, der aus Liebe zum Menschen den Opfertod auf sich nahm und damit den Weg aller Gottessöhne ging. Wenn wir von Liebe sprechen, so meinen wir damit einen seelischen Prozess und keinen körperlichen Akt. Wann immer wir die körperliche Liebe meinen, sprechen wir von Sexualität. Wenn wir diese Unterscheidung beachten, wird wohl sehr schnell erkennbar, dass wir in unserer Zeit und Kultur mit der Liebe ein großes Problem haben. Liebe zielt in erster Linie auf die Seele des anderen, nicht auf dessen Körper. Sexualität will den Körper des anderen. Beides hat seine Berechtigung. Gefährlich wird, wie immer, lediglich die Einseitigkeit. Leben ist Balance, ist die Ausgewogenheit von Yin und Yang, unten und oben, links und rechts. Bezogen auf unser Thema heißt dies, Sexualität muss durch Liebe ausbalanciert werden, sonst gleiten wir in die Einseitigkeit. Und jede Einseitigkeit ist böse, das heißt Unheil und damit krank. Uns wird kaum mehr bewusst, wie stark in unserer Zeit die Ego-Kräfte und damit die Abgrenzung überbetont wird, da diese Art der Individualisierung für uns schon sehr selbstverständlich geworden ist. Wenn wir uns einmal vergegenwärtigen, welchen Stellenwert heutzutage Eigennamen in Industrie, Werbung und Kunst spielen und beispielsweise vergleichen mit der Antike, in der die meisten Künstler völlig anonym blieben, so mag uns daran deutlich werden, was wir mit Betonung des Ego meinen. Diese Entwicklung zeigt sich auch in anderen Lebensbereichen, so zum Beispiel im Wandel von der Großfamilie zur Kleinfamilie bzw. zur neuesten Lebensform als Single. Das Apartment als moderne Behausung ist äußerer Ausdruck unserer zunehmenden Vereinsamung und Isolierung. Dieser eindeutigen Entwicklung versucht der moderne Mensch besonders mit zwei Hilfsmitteln entgegenzuwirken: Kommunikation und Sexualität. Die Entwicklung der Kommunikationsmedien überschlägt sich. Zeitung, Radio, TV, Telefon, Computer, Internet und so weiter. Wir werden alle miteinander elektronisch verkabelt und vernetzt. Vordergründig löst die elektronische Kommunikation das Problem der Vereinzelung und Vereinsamung nicht, denn sie ist zu unverbindlich. Hintergründig zeigt die Entwicklung der modernen elektronischen Systeme sehr wohl den Menschen die Sinnlosigkeit und Unmöglichkeit, sich wirklich abzugrenzen, etwas für sich geheim zu halten oder Ego-Ansprüche durchzusetzen. Geheimhaltung, Datenschutz und Copyrights werden immer schwieriger und sinnloser, je weiter die elektronische Entwicklung voranschreitet. Sexuelle Freiheit heißt das zweite Zauberwort. Jeder kann, darf und will mit jedem in Kontakt und Berührung kommen, bleibt aber dabei seelisch unberührt. So ist es auch nicht erstaunlich, dass man die neuen Kommunikationsmittel in den Dienst der Sexualität stellt. Angefangen bei den Kontaktanzeigen in der Zeitung bis hin zum Telefonsex und Computersex der neuesten Spielart in den USA. Sexualität dient so der Lustbefriedigung, und zwar in erster Linie der eigenen. Der Partner ist eigentlich nur Hilfsmittel. Letztlich braucht man den anderen dazu gar nicht. Lust kann man auch per Telefon oder ganz allein erleben. Liebe dagegen meint eine echte Begegnung mit einem anderen Menschen. Begegnung mit dem anderen ist aber immer auch ein angstauslösender Prozess, denn sie beinhaltet die Infragestellung des eigenen So-Seins. Begegnung mit einem anderen Menschen ist immer auch Begegnung mit dem eigenen Schatten. Weil dem so ist, ist Partnerschaft so schwer. Liebe hat mehr mit Arbeit als mit Lust zu tun. Liebe gefährdet unsere Ego-Grenze und will, dass wir uns öffnen. Sexualität ist für die Liebe ein großartiges Hilfsmittel, auch auf der körperlichen Ebene die Grenzen zu überwinden und Einheit zu erleben. Verzichtet man aber auf die Liebe und lebt allein die Sexualität, so kann der Sex allein diese Aufgabe nicht mehr erfüllen. Unsere Zeit ist, wir sagten es bereits, in höchstem Maße ego-betont und hat eine große Ablehnung allem gegenüber, was die Überwindung der Polarität zum Ziel hat. So versuchen wir krampfhaft, durch die Betonung der Sexualität die fehlende Bereitschaft zur Liebe zu kaschieren und zu ersetzen. Unsere Zeit ist sexualisiert, aber lieblos. Die Liebe fällt in den Schatten. Das skizzierte Problem betrifft unsere Zeit und unsere gesamte westliche Kultur. Es ist ein kollektives Problem. Allerdings hat dieses Problem eine besondere Kristallisation unter den Homosexuellen erfahren. Es geht uns hierbei nicht um den Unterschied zwischen der Homosexualität und der Heterosexualität, sondern um die eindeutige Entwicklung innerhalb der homosexuellen Szene, die sich immer mehr von einer dauerhaften Partnerschaft mit einer einzigen Bezugsperson abwandte hin zur Promiskuität, bei der Sexualkontakt mit 10 bis 20 Partnern an einem einzigen Wochenende keine Ausnahmeerscheinung darstellt. Wohlgemerkt, die Entwicklung und die damit verbundene Problematik ist bei Homosexuellen die gleiche wie bei Heterosexuellen, jedoch ist diese Entwicklung unter den Homosexuellen bereits weiter und damit extremer als bei der heterosexuellen Population. Je mehr die Liebe von der Sexualität losgelöst wird und Sex nur das Ziel der eigenen Lust verfolgt, umso schneller verflachen die sexuellen Reize. Dies führt zu einer nicht endenden Eskalation des Reizniveaus. Die auslösenden Reize müssen immer origineller, ausgefallener und raffinierter werden, um noch Erregung zu erleben. Daraus entstehen sehr extreme Sexualpraktiken, die in ihrer konkreten Struktur sehr deutlich zeigen, wie wenig dabei der andere Mensch noch eine Rolle spielt und wie sehr er hierbei zum bloßen Stimulator degradiert wird. Wir nehmen an, dass diese skizzenhaften Ausführungen als Hintergrund ausreichen, um AIDS als Krankheitsbild verstehen zu können. Wird Liebe im Sinne der seelischen Begegnung und Auseinandersetzung mit einem anderen Menschen nicht mehr im Bewusstsein gelebt, so fällt Liebe in den Schatten und in der letzten Konsequenz in den Körper. Liebe ist das Prinzip der Infragestellung der Grenzen und das Sich-Öffnen für das von außen Kommende, um mit ihm eins zu werden. Der Zusammenbruch der Abwehrkräfte bei AIDS entspricht genau diesem Prinzip. Die körpereigene Abwehr verteidigt ja gerade diese Grenze, die für eine korporale Existenz natürlich notwendig ist, denn jede Form bedingt Abgrenzung und damit Ego. Der AIDS-Patient lebt auf der Körperebene die Liebe, die Offenheit und die damit verbundene Berührbarkeit und Verletzbarkeit, die er auf der seelischen Ebene aus Angst vermied. Die Thematik von AIDS ist der von Krebs sehr ähnlich, weshalb wir auch beide Symptome mit erkrankter Liebe überschreiben. Ein Unterschied besteht jedoch darin, dass Krebs privater als AIDS ist. Damit meinen wir, dass Krebs den Patienten wesentlich mehr allein betrifft, dass er nicht übertragbar ist. AIDS hingegen macht in hohem Maße bewusst, dass wir nicht allein auf der Welt sind, dass jede Vereinzelung eine Illusion und damit das Ego letztlich ein Wahn ist. AIDS lässt erlebbar werden, dass wir immer Teil einer Gemeinschaft, Teil eines größeren Ganzen sind und damit als Teil immer auch Verantwortung für alle tragen. Der AIDS-Patient spürt schlagartig die enorme Wucht dieser Verantwortung und muss sich nun entscheiden, wie er damit umgehen will. AIDS zwingt letztlich zur Verantwortung, Rücksicht und Vorsicht dem anderen gegenüber. Themen, die gerade bei AIDS-Patienten bisher zu kurz kamen. Weiterhin zwingt AIDS zum völligen Verzicht auf Aggression in der Sexualität, denn sobald Blut fließt, wird der Partner angesteckt. Durch die Verwendung von Kondomen und Gummihandschuhen wird nun die Grenze künstlich wieder aufgebaut, die AIDS auf der Körperebene abbaut. Durch die Abwendung vom aggressiven Sex hat der Patient die Chance, Sanftheit und Zärtlichkeit als Begegnungsform zu lernen, und darüber hinaus bringt ihn AIDS in Kontakt zu den gemiedenen Themen Schwäche, Ohnmacht, Passivität oder, kurz gesagt, mit seiner Gefühlswelt. Es fällt schnell auf, dass all die Bereiche, die AIDS zurückdrängt, Aggression, Blut, Rücksichtslosigkeit, in der männlichen Polarität, Yang, angesiedelt sind, während die Themen, zu denen AIDS zwingt, weiblicher Polarität, Yin, zugeordnet sind, Schwäche, Ohnmacht, Zärtlichkeit, Sanftheit, Rücksicht und so weiter. Es erstaunt daher wenig, dass AIDS so dominant unter Homosexuellen auftritt, denn der Homosexuelle vermeidet ja gerade besonders die Auseinandersetzung mit dem Weiblichen. Dass der homosexuelle Mann Weiblichkeit selbst dann sehr stark im Verhalten lebt, ist hierzu kein Widerspruch, weil es bereits Symptom ist. Als Risikogruppen für AIDS stehen die Drogenabhängigen und die Homosexuellen an erster Stelle. Diese beiden Gruppen sind in der Gesellschaft relativ stark abgegrenzt. Es sind Gruppen, die häufig den Rest der Gesellschaft ablehnen oder sogar hassen und die auch selbst viel Ablehnung und Hass auf sich ziehen. In der AIDS-Erkrankung lebt und lehrt der Körper das Gegenteil des Hasses: Verzicht auf Abwehr und dadurch Allliebe. AIDS konfrontiert die Menschheit mit einem tief liegenden Schattenbereich. AIDS ist ein Bote aus der Unterwelt, und dies im doppelten Sinne, da auch die Eintrittspforten für den Erreger in der körperlichen Unterwelt des Menschen liegen. Der Erreger selbst bleibt lange Zeit im Dunkeln, bleibt unbekannt und unbemerkt, bis er langsam und allmählich über die Anfälligkeit und den Verfall des Patienten in dessen Bewusstheit eindringt. Hier nun fordert AIDS auf zur Umkehr, zur Metamorphose. AIDS ist für uns unheimlich, denn AIDS wirkt aus dem Verborgenen, Unsichtbaren, Unbewussten. AIDS ist der unsichtbare Gegner, von dem schon Amfortas, der Gralskönig, unheilbar verletzt wurde. AIDS steht in einem symbolischen und damit auch zeitlichen Zusammenhang mit der Bedrohung durch Radioaktivität. Nachdem der moderne Mensch sich mit so viel Aufwand von allem Unsichtbaren, Unfassbaren, Numinosen und unbewussten Welten abgewandt hat, schlagen nun die als nicht existent erklärten Welten zurück. Sie lehren den Menschen wieder das Urgrauen, wie es in der Vorzeit schon immer Aufgabe aller Dämonen, Gespenster, rasender Gottheiten und Ungeheuer aus dem Bereich des Unsichtbaren war. Die sexuelle Kraft ist bekanntlich eine große, ungeheure Kraft im Menschen. Sie hat die Fähigkeit zu lösen und zu binden, je nachdem, auf welcher Ebene sie wirksam wird. Wir stehen gewiss nicht vor der Aufgabe, Sexualität erneut zu verteufeln und zu verdrängen, aber wir stehen mit Sicherheit vor der Aufgabe, eine rein körperlich verstandene Sexualität ins Gleichgewicht zu bringen mit einer seelischen Begegnungsfähigkeit, die wir kurz Liebe nennen. Fassen wir zusammen. Sexualität und Liebe sind die zwei Pole des einen Themas, dessen Name Gegensatzvereinigung ist. Sexualität bezieht sich auf die Körperlichkeit, Liebe auf die Seele des anderen. Sexualität und Liebe sollten ausbalanciert sein, das heißt, sich das Gleichgewicht halten. Psychische Begegnung, Liebe, wird schnell als gefährlich und angstauslösend erlebt, denn sie stellt die eigenen Ich-Grenzen in Frage. Eine einseitige Überbetonung der körperlichen Sexualität lässt die Liebe in den Schatten fallen. In diesen Fällen hat Sexualität die Neigung, aggressiv und verletzend zu werden. Anstelle der psychischen Grenzen des Ichs werden nun Körpergrenzen durchstoßen. Es fließt Blut. AIDS ist ein Endzustand in den Schatten gefallener Liebe. AIDS löst nun im Körper die Ich-Grenzen auf und lässt so die psychisch gemiedene Angst vor der Liebe körperlich erlebbar werden. So ist auch der Tod letztlich nur die körperliche Ausdrucksform von Liebe, denn er verwirklicht die totale Hingabe und den Verzicht auf das Sondersein des Ichs. Vergleiche Christentum. Tod ist aber immer nur der Beginn einer Wandlung, der Anfang einer Metamorphose.